Wenn du hart sein willst, musst du immer hart sein. Wenn einer merkt, du bist schwach, frisst er dich auf den Salat. Die Straße draus. Die Straße da ist wie ein großes Menü. Und ihr vier seid die Vorspeise. Kommt einer einfach vorbei, isst euch auf, hat euch beim Nachtisch. Ich werd dich suchen und dich finden, weil die Straße nicht vergisst. Dieses Butterfleisch, zu straff ins Gesicht. Mann, ich hab es dir gesagt, deines Tages kommt der Tag. Es ist Heavy Metal Payback, ich bin wieder auf der Jagd. Ich werd dich suchen und dich finden, weil die Straße nicht vergisst. Dieses Butterfleisch, zu straff ins Gesicht. Mann, ich hab es dir gesagt, deines Tages kommt der Tag. Es ist Heavy Metal Payback, ich bin wieder auf der Jagd. Es ist Heavy Metal Payback, deutscher Rap ist Plastik. Schreibe Lines, die keiner deiner Bastarde verkraftet. Mein Blutdruck, er steigt so wie Morde in der Gegend. Fahre nur noch Range, scheiß auf Porsche und Mercedes. Jeden Tag Welle schieben, wie ich mich bewege. Reime, die ich lebe, Scheine, die ich zähle. Ich geh raus, rauche Shisha, ficke Schlampen. Deutschland schafft sich ab, ich häng nur mit den Migranten. Ich mach Geld mit dem Weißen Pulvermann, du weißt schon, jeden Tag ein neues iPhone. Die wollen in meiner Leitung, das Ende von dem Lied. Ich mach Party auf deinem Grab. Deine Mutter guckt, sie bläst und ich starte in den Tag. Typ Berliner Gangster, jeden Tag das Gleiche. Ich töte ein paar Menschen und geh danach zur Beichte. Junge, ich bin drauf, bring Pistole zu nem Messerkampf. Hurensohn, dann zeig mal, wie du rappen kannst. Ich werd dich suchen und dich finden, weil die Straße nicht vergisst. Dieses Butterfleisch, zu straff ins Gesicht. Mann, ich hab es dir gesagt, deines Tages kommt der Tag. Es ist Heavy Metal Payback, ich bin wieder auf der Jagd. Ich werd dich suchen und dich finden, weil die Straße nicht vergisst. Dieses Butterfleisch, zu straff ins Gesicht. Mann, ich hab es dir gesagt, deines Tages kommt der Tag. Es ist Heavy Metal Payback, ich bin wieder auf der Jagd. Ich bin wieder auf der Jagd, scheißegal, mit wem du jetzt chillst. Denkst du wirklich, du bist Beverly Hills? Du bist nicht besser als ich, Junge. Ich hab dich damals schon gehasst. Du warst damals schon ein Kecko, also laber nicht von krass. Ich mach Geld im Revier, meine Felgen poliert. Schau dich an, ein breiter Body ist die Hälfte von mir. Es geht, Note Bounce, ich bring Messer zu nem Faustkampf. Du kleiner Kecko, komm, dann zeig mal, was du drauf hast. Du bist am Schielen, halt mal besser deinen Mund. Dein toller Anwalt an deinem Grab, wenn der Verbrecher dich bumst. Ich bin Frank White, der Südberliner. Was du bist ein Hurensohn, ein Übertriebener. Küss mal deine Schlampe und du weißt, wie mein Schwanz schmeckt. Ich nehme dich voll ernst, Junge, nimm mein Autogramm, Keck. Ich suche keinen Ärger, doch habe das Gefühl, dieser Ärger, er sucht mich immer wieder vor Gericht. Ich werd dich suchen und dich finden, weil die Straße nicht vergisst. Dieses